Ja, um was geht es hier? Hier geht es um Entscheidungen. Ich glaube, jeder von uns hat eine vage Idee, was eine Entscheidung ist. Ich glaube auch, jeder weiß, dass Entscheidungen ganz zentral sind, dafür, wie unser Leben läuft. Sei es als Unternehmer, sei es als Privatperson. Entscheidungen entscheiden darüber, ob wir Gutes erleben, weniger Gutes erleben, erfolgreicher sind, weniger erfolgreich sind, ob wir Veränderungen in unserem Leben akzeptieren, ob wir mal was Neues ausprobieren, ob wir immer das Gleiche machen. Und ich habe mich heute entschlossen, das Ganze nicht so mit Folien und PowerPoint-Präsentationen aufzuziehen, sondern das Ganze mal rein verbal zu machen. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dann hören einem die Leute wirklich zu. Wenn man da immer so Folien hat, das ist zwar auch schön, aber dann wissen die Leute immer nicht so ganz, sollen sie gerade die Folien lesen oder sollen sie zuhören. Natürlich, in normalen Vorlesungen verwende ich auch Folien, aber ich hatte mir gedacht, für heute ist es eine bessere Idee, mal keine zu haben. Ganz kurz, ich habe ungefähr 20 Exemplare. Ich habe diesen Montag hier einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehabt. Der trägt den Titel "Risikobereite Delegierer sind gefährlich". Ich sage dazu nachher noch mal ein bisschen was. Der ist also am Montag erschienen. Diejenigen von Ihnen, die hier hinten nachher, die hier vorne nachher schnell sind, die kriegen so ein Exemplar. Also ich hatte jetzt nicht ganz mit 100 Leuten gerechnet, aber sagen wir mal 20 kriege ich hin. Diejenigen machen können, die dann keins mehr ergattern, ist mir eine E-Mail zu schicken. Und dann kriegen die einfach die PDF geschickt. So einfach ist das. Ich schreibe am besten die E-Mail dran, die direkt an mein Sekretariat geht, weil das ist dann ein bisschen leichter. Sonst habe ich die alle selber. Also, mein Name ist Herr Christian Schade. Das ist schade@ und dann Vivi, also wiwi.hu-berlin.de, also die andere große Uni hier in Berlin, die Humboldt-Universität, hu-berlin.de. Und da werden dann, ich vermute mal, 20, 30 Leute so eine E-Mail schicken und dann bekommen sie die PDF von dem Artikel. Warum erwähne ich diesen Artikel? Weil ich genau darüber heute sprechen möchte. Ich wiederhole das nochmal. Schade, also mein Name, @vivi, also wiwi.hu für Humboldt-Universität -berlin.de. So, warum erwähne ich diesen Artikel? Weil ich genau darüber heute sprechen möchte. Und zwar möchte ich darüber reden, dass Menschen dazu neigen, das Gebiet der Entscheidung ist ja riesig, ich könnte hier wochenlang darüber erzählen. Ich möchte mich auf einen Punkt konzentrieren, der mir hier in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, nämlich Status Quo-Effekte. Menschen neigen dazu, entweder Dinge zu wiederholen oder in Aktivitäten, Beziehungen, Businessmodellen und so weiter stecken zu bleiben, die nicht funktionieren. Das heißt, es gibt eine geringe Wechselneigung, es gibt auch eine geringe Ausstiegsneigung. Und darüber möchte ich hier heute mit Ihnen sprechen und ich glaube, ich kann da einiges erzählen und Sie können da vielleicht auch einiges erzählen. Und ich glaube, wir lernen da auch eine ganze Menge darüber. Ich werde Ihnen nämlich auch sagen, warum wir so wechselresistent sind. Und das hilft. Ich habe ja gerade von Herrn Löbler hier gelernt und auch von dem Herrn Pech davor, dass es darum geht, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Was ist denn eine Veränderung? Eine Veränderung ist ein Weg aus dem Status quo heraus woanders hin. Das heißt, wir haben es offensichtlich mit einer Situation zu tun, in der wir nicht im Status quo bleiben können oder bleiben wollen oder bleiben sollten. Das gilt für große gesellschaftliche Veränderungen, das gilt auch für Kunden von Entrepreneuren, denn wenn sie was Innovatives anbieten, dann wollen Sie natürlich, dass die Kunden nicht im Status quo bleiben, also bei dem, was Sie bisher getan haben, sondern etwas Neues tun, beispielsweise Ihre Leistung in Anspruch nehmen. Aber auch Unternehmer selbst, und das haben wir nachgewiesen, hängen häufig im Status quo fest. Also es ist nicht so, wie man mal gedacht hat, dass die Unternehmer die innovativsten, ewig auf der Suche nach neuen befindlichen Menschen sind. Also Schumpeter hat sich das mal so vorgestellt, die großen Innovatoren, das sind eben die Unternehmer und die krempeln alles um. Solche gibt es natürlich auch. Aber wir haben eben auch an einer großen Stichprobe von Unternehmern festgestellt, die sind da nicht so wesentlich anders als die anderen. Also, Status Quo-Effekte sind wichtig für das Unternehmertum selbst, also für Leute, die sich im Bereich Entrepreneurship engagieren, also mal vor der eigenen Haustür zu kehren. Status Quo-Effekte sind wichtig, wenn wir es mit wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben. Und Status Quo-Effekte sind wichtig, wenn es darum geht, Kunden dazu zu bewegen, vielleicht etwas Neues zu tun, eine andere Leistung zu kaufen, vielleicht auch ihre Konsumgewohnheiten zu verändern. Wir haben ja eben sehr schön darüber etwas gehört. Was ist denn jetzt das große Problem mit dem Status Quo? Ich frage jetzt mal Sie, kennen Sie das, dass Sie vielleicht seit Jahren, nehmen wir mal ein privates Beispiel, in einer privaten Beziehung festhängen, und da will ich nichts unterstellen, die vielleicht gar nicht so dolle ist? Soll ja vorkommen. Und trotzdem nichts tun? Könnte es sein, dass Sie einen Geschäftspartner haben, mit dem schon seit Jahren ist alles andere als gut läuft und trotzdem machen Sie da immer weiter? Könnte es auch sein, dass Sie vielleicht Ihre Kunden nicht davon überzeugen können, dass Sie eine neue und überlegene Leistung haben? In all diesen Fällen haben wir es mit dem Problem zu tun, dass der Status quo so übermächtig ist. Ich möchte das in zwei Stufen heute untersuchen. Das eine ist die Neigung von Menschen zur Wiederholung. Also Sie gehen in ein Restaurant, bestellen immer das gleiche Gericht zum Beispiel. Oder zumindest im gleichen Restaurant immer das gleiche Gericht. So Leute gibt es. Warum kann man das verständlich finden? Nun gut, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Gibt noch andere Wiederholungsneigungen. Sie kaufen immer die gleiche Marke. Da freut sich dann der Markenhersteller. Es gibt jede Menge Beispiele. Sie mieten immer wieder Büroräume im gleichen Stadtteil und wechseln den Stadtteil nicht. Oder Sie bleiben sowieso immer in den gleichen Räumen. Das ist sozusagen der eine Typus von Status Quo-Effekt. Der andere Typus ist eben diese mangelnde Ausstiegsneigung. Da gibt es also tolle Beispiele dafür, dass Leute ewig lang da gibt es den saloppen Ausdruck, ein totes Pferd reiten, also an einer Business-Idee hängen bleiben, die eigentlich schon von Anfang an nicht funktioniert hat, aber man kann sich davon nicht lösen. Es gibt gerade im Bereich Kapitalmärkte das Phänomen, dass gerade die Aktien besonders lange gehalten werden, die schon einiges an Wert verloren haben, weil die Leute immer darauf hoffen, dass sich die Aktie wieder erholt. Also es gibt jede Menge Beispiele dafür, dass man auch aus Losing Investments und Investment ganz breit und weit gefasst nicht aussteigt. Fangen wir mal mit dem ersten an. Die meisten Ergebnisse, das möchte ich heute mal dazu sagen, über die ich hier berichte, stammen aus Labor- und Feldexperimenten. Und ich sage Ihnen, warum die hochrelevant sind. Weil diese Effekte kann man nämlich per Beobachtung meistens gar nicht feststellen. Die Person, die in so einem Status Quo drin hängt, hat ja immer die besseren Informationen. Das heißt, sie können eigentlich nie sagen, du bist im Status Quo. Die Person wird immer 1000 Gründe finden, warum das auch gut so ist. Das heißt, ein Nachweis, dass die Leute wirklich im Status Quo hängen, kann man wunderbar über Experimente bekommen. Und ich bin ein großer Anhänger von Experimenten im Labor, Entscheidungsexperimente im Feld, Entscheidungsexperimente und so weiter. Also viele der Ergebnisse, über die ich heute berichte, stammen tatsächlich aus Experimenten. Das wollte ich an der Stelle mal sagen. Es gibt dabei jede Menge reale Belege dafür, dass das auch außerhalb des Labors eine Rolle spielt. Nur im Labor können wir genau hingucken, warum die Leute das so machen. Das ist das Tolle. Und wer das macht. Und wann der das macht und wie lange der das macht. Und jetzt fangen wir mal mit dem Phänomen an, was ich als erstes erwähnt habe, nämlich mit dieser Wiederholungsneigung. Woran liegt das? Jetzt wird natürlich der Hardcore-Ökonom erstmal sagen, ja, Wiederholungsneigung, Transaktionskosten. Wenn wir wechseln, müssen wir Informationen beschaffen, ja, müssen wir uns über das Neue informieren, da wissen wir weniger drüber. Da gehen wir ein Risiko ein. Das ist ja alles rational. Also der Teil spielt eine Rolle, will ich gar nicht leugnen. Es gibt diesen rationalen Teil, das Alte ist bekannt, das Alte birgt weniger Risiko, mit dem Alten sind wir vertraut, wir haben keine Transaktionskosten und so weiter. Schöne Sache. Klingt alles furchtbar rational. Dummerweise kann man nun im Labor feststellen, dass diese rationale Komponente zwar einen Teil erklären kann, aber eben nur einen kleinen Teil. Der größere Teil ergibt sich aus ganz anderen Phänomenen. Nehmen wir mal das Phänomen 1, das ist die sogenannte Verlustaversion. So, jetzt muss ich ein kleines bisschen mathematisch ohne Mathematik werden. Ich verspreche Ihnen, es gibt keine Formeln, ich werde auch keine Grafiken hinmalen. Ich versuche das mal so anschaulich wie möglich zu erklären. Menschen haben eine Neigung, wenn sie 100 Euro geschenkt bekommen, das gut zu finden. Ja. Wenn man ihnen 100 Euro wegnimmt, ist das aber im Durchschnitt 2,25 Mal, das kann man messen, schlimmer, als es toll ist, 100 Euro zu bekommen. Das heißt, das ist ein Phänomen, das kann man also auch schön als Kurve darstellen und als Formel und so weiter, das ist ein Phänomen, das ist total robust. Gut, der Wert, der schwankt ein bisschen, es gibt also zwischen Männern und Frauen Unterschiede, es gibt auch in unterschiedlichen Kulturen Unterschiede, der liegt so zwischen 1,8 und 3. Aber der Durchschnitt so über alles hinweg ist so bei 2,25. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn der Status quo anhand vieler Merkmale beschrieben wird. Also wir haben einen Status quo, beispielsweise nehmen wir mal eine Wohnung, aus der wir nie ausziehen, ja. Größe, Miete, Lager, was weiß ich, lauter Dimensionen. So. Jetzt werden Sie fast nie einen Fall finden, in dem das Neue nur Vorteile hat. Wenn aber das Neue zwar einige Vorteile hat, aber auch ein paar Nachteile, und die Nachteile werden immer 2,25 mal so stark gewichtet wie die Vorteile, dann hat der Status quo einen systematischen Vorteil gegenüber dem Neuen. Und zwar ganz irrational. Einfach deshalb, weil wir dazu neigen, die Verluste 2,25 mal so stark zu bewerten wie die Gewinne. Das sorgt also schon mal dafür, dass wir eine Tendenz haben, im Status quo zu bleiben. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, die sogenannte Regret Aversion. Gehe ich gleich mal drauf ein, schönes englisches Wort. Ja. Wir haben eine Neigung, es zu bereuen, wenn wir Fehler gemacht haben, indem wir etwas geändert oder Neues ausprobiert haben. Die Fehler, die wir machen, indem wir nichts Neues ausprobieren, werden systematisch geringer bewertet. Das ist auch absolut nicht rational. Werden systematisch geringer bewertet als die Fehler, die wir machen, weil wir was machen. Das heißt, wir haben eine Neigung, die Fehler, die wir machen, sehr viel stärker zu bereuen, als die Unterlassung zu bereuen. Das ist ein Punkt, daran muss man ansetzen. Also wenn es darum geht, gehe ich nachher noch mal ein bisschen darauf ein, Menschen ein bisschen davon abzubringen, immer beim Status quo zu bleiben, muss man an solchen Dingen ansetzen. Dann gibt es natürlich die Neigung, selbstkonsistent zu sein. Also wenn wir was ändern, dann sagen wir ja im Grunde genommen, dass das, was wir in der Vergangenheit entschieden haben, irgendwie falsch war. Das tun wir auch nicht so gerne. Das heißt, wir müssten ja einräumen, dass wir in der Vergangenheit möglicherweise eine suboptimale Entscheidung getroffen haben. Tun wir auch nicht gerne. Dann gibt es etwas, das ist ein ganz altes Phänomen, das ist bekannt noch aus den 50er Jahren von Festinger, die kognitive Dissonanztheorie. Das hat viel damit zu tun, dass wir Konflikte nicht mögen. Also wenn wir gar nicht entscheiden, ist es viel angenehmer, als wenn wir uns mit diesen fürchterlichen Konflikten beschäftigen müssen, ob wir nun was anders machen wollen. Ja? Wer darüber nachdenkt, etwas zu ändern, muss sich dem Konflikt stellen, die Vorteile, die Nachteile, die möglichen Veränderungen, die möglichen Risiken, alle zu berücksichtigen. Das machen wir wirklich nicht gerne. Da geraten wir in eine kognitive Dissonanz, die versuchen wir möglichst zu vermeiden. Also gibt es auch ein ganz generelles Problem der Entscheidungsvermeidung. Das heißt, die einfachste Entscheidung ist die, über die wir gar nicht erst nachdenken und deswegen auch gar nicht treffen können. Damit bleiben wir sogar automatisch im Status quo. Da brauchen wir die ganzen Effekte gar nicht, über die ich eben geredet habe. Das ist noch viel radikaler. So, klingt ja erstmal nicht so toll. Jetzt kann man sagen, naja, das gilt ja wahrscheinlich nicht für alle Menschen. Ich komme nachher noch dazu, ja, da gibt es Persönlichkeitsunterschiede. Es gibt da Unterschiede. Es gibt sie. Aber die Tendenz geht durch alle Bevölkerungsgruppen durch. Also wir haben das getestet, erstmal mit Studierenden, großen Stichproben von Studierenden, das ist klar, da kommt es schon mal raus. Dann haben wir das getestet mit Unternehmern, hier in Berlin und Brandenburg, kommt auch raus. Dann haben wir das getestet mit Bankmanagern, kommt auch raus. Es gibt ein bisschen Größenunterschiede, also die Unternehmer sind nicht ganz so Status quo gebiased, wie man das sagt, wie die Bankmanager. Und ungefähr nur so sehr wie die Studierenden. Studierende sind aber im Durchschnitt etwas jünger, sodass die Unternehmer tatsächlich besser wegkommen, weil man immer eine Tendenz hat zu sagen, je älter die Leute werden, desto mehr hängen sie im Status quo. Also kommen die Unternehmer relativ gut weg, aber die waren immer noch deutlich Status quo gebiased. Also selbst in einer Bevölkerungsgruppe, in der man sagen würde, naja, das müssten die Innovativsten sein, wir finden einen ausgeprägten Status Quo-Effekt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn wir es mit Veränderungsprozessen zu tun haben, die anstehen. Wir haben ja eben darüber geredet. Also, große Frage, wie kann man solche Phänomene besser verstehen? Wie kann man Menschen vielleicht auch ändern? Jetzt möchte ich erstmal, bevor ich auf diesen zweiten Effekt, also diese Ausstiegsvermeidung, auch noch genauer eingehe, mal ein bisschen in die Runde schauen und Sie mal um Beispiele bitten für solche Verhaltensweisen. Sie müssen ja nicht über sich sprechen. Sie können ja über Unternehmen sprechen, über die Gesellschaft sprechen. Sie können auch über sich selbst sprechen. Aber ich hätte es so gerne, es ist immer so schwierig, in diesen, weiß ich nicht, 150 Leutegruppen dann mal Leute zum Reden zu kriegen, aber es ist ja hier ein Workshop. Legen Sie mal los. Also wenn ich 2, 3 Statements bekomme, ja bitte. Er meinte fast 50% CDU in der letzten Wahl. Okay, das war, ja, bitte. Spannend. Also ich werde das auch nochmal wiederholen. Also in einem Unternehmen, in dem eigentlich die Bedingungen nicht besonders gut waren, sind viele Leute trotzdem sehr lange geblieben und haben sich sehr schwer damit getan, dann wirklich den Wechsel zu machen. Ja? Ungeduld von Unternehmen gesehen, dass die Mitarbeiter schneller rausgeführt werden müssen, die nicht zum Unternehmen passen. Da hält man die Mitarbeiter trotzdem fest, wo man sagt, eigentlich passt er nicht rein, fällt die Verluste ein, dass man sagt, dann müsste eigentlich neu machen. Verstehe. Also das ist wieder die andere Perspektive, also dass man möglicherweise an Mitarbeitern festhält über eine lange Zeit, obwohl man eigentlich weiß, es läuft mit einem Mitarbeiter nicht besonders gut. Und die viel Geld kosten, ja. Absolut, absolut. Vielleicht mal was Privates, das will natürlich jetzt keiner erzählen. Bitte. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Offenheit. Also sie hat sich von ihrem Mann vor 3 Jahren getrennt, ist aber noch in der gleichen Bürogemeinschaft und es fällt ihr unheimlich schwer, da sozusagen loszulassen. Und sehr gut, wunderbar, da danke ich Ihnen für Ihre Offenheit.